Kapitel 3. Wie die zweite Halbzeit beim Aufbau Ost ganz Deutschland voranbringen wird. Irgendwann reicht es? Jetzt ist erstmal wieder der Westen dran. So schilderte mir der frühere brandenburgische Ministerpräsident und SPD-Parteivorsitzende Matthias Platzek die morgendliche Begrüßung durch seinen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentenkollegen Hannelore Kraft bei den regelmäßigen Bundesratssitzungen in Berlin. Und in gewisser Weise hatte sie ja recht, so Platzek weiter. Ein reiner Blick auf das, was optisch wahrnehmbar ist, sanierte Innenstädte, intakte Autobahnen und erneuerte Bahnhöfe, da wurde im Osten wirklich erheblich aufgeholt. In der Tat. Die Infrastruktur im Westen der Republik ist in die Jahre gekommen, während im Osten deutlich aufgeholt wurde. Als Generalsekretär der CDU war ich jeden Monat gut 5.000 bis 6.000 Kilometer im ganzen Land unterwegs. Meine ersten Aufgaben bestanden darin, die durch die Wahlniederlage gebeutelte Partei bei den Landtagswahlkämpfen im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu unterstützen. So führten mich die ersten Monate meiner Amtszeit zunächst in die westlichsten Ecken der Republik. Auf diesen Reisen traf ich viele engagierte Mitglieder meiner Partei, Unternehmer und Angestellte, die sich die CDU in Regierungsverantwortung zurückwünschten, und ich sah vielerorts den erheblichen Investitionsbedarf westlich der Elbe. In Erinnerung geblieben sind mir zum Beispiel meine Haustürgespräche in der saarländischen Stadt Merzig. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten Tobias Hans war ich von Tür zu Tür unterwegs und sah viele alte Einfamilienhäuser in wunderschönen, ländlich geprägten Dörfern. Aber der Sanierungsbedarf war enorm. Ungedämmte Fassaden, kleine Grundrisse, in die Jahre gekommene Heizungsanlagen. Die jungen Familien des kleinsten Bundeslandes bauten lieber ein neues, energetisch perfektes Haus auf den ersehnten, neu ausgewiesenen Bauflächen, statt viel Geld in den unkalkulierbaren Altbau mit zu engen Grundstücken zu stecken. Die Älteren blieben in den Häusern zurück, die häufig hohe Heizkosten verursachten. Tobias Hans schilderte mir, dass dieser Befund beispielhaft für sein ganzes Bundesland stehe. In keinem Bundesland gibt es so viel Eigentum an den eigenen vier Wänden wie im Saarland, gut 60%. Daher sind gerade dort besonders viele Menschen von den gestiegenen Energiekosten direkt betroffen und haben den Sanierungsbedarf persönlich zu tragen. Noch prekärer war das Bild der öffentlichen Infrastruktur im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Brücken, bei denen nur mit Gewichtskontrolle der Fahrzeuge und in Schrittgeschwindigkeit die Überquerung gestattet war, nahm gefühlt wöchentlich zu. Die gesperrte Brücke der A45 im Wahlkreis von Friedrich Merz und Paul Ziemiak war nur ein besonders sichtbares Wahrzeichen des Verfalls der in den 1960er und 1970er Jahren errichteten Infrastruktur. Zahlreiche Orte waren vom Umleitungsverkehr betroffen. Insgesamt wurden 300 Brücken als bald nicht mehr benutzbar eingestuft. Der Gesamtinvestitionsbedarf wurde auf 1,8 Milliarden Euro geschätzt. Das entspricht knapp 10% der Gesamtkosten für die Förderung der Ostinfrastruktur, 22 Milliarden Euro, von 1990 bis 2015. Ich konnte also die Stimmung vor Ort verstehen, die da lautete: Jetzt sind wir mal wieder dran. Deutschland hat bei Investitionen in die öffentliche Infrastruktur deutlich nachgelassen. Innerhalb der Europäischen Union gab es im Jahr 2021 nur zwei Länder, deren öffentliche Investitionen in die Infrastruktur gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt BIP geringer waren als die Deutschlands, Portugal und Irland. Eine Feststellung, die für die vergangenen 10 Jahre gilt. Der Solidarpakt, eine falsch erzählte Geschichte. Seit 1990 flossen 1,6 Billionen Euro in den Aufbau Ost, so die allgemeine Lesart. Es war das größte Investitionsprogramm in der Geschichte Deutschlands. Der Aufbau Ost hatte die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland zum Ziel. Dies erforderte enorme Investitionen in die Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur, in den wirtschaftlichen Strukturwandel und den Erhalt industrieller Kerne, in die Altschuldentilgung sowie in den sozialen Ausgleich in den neuen Bundesländern. Da sich die ersten Maßnahmen zur Angleichung der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Ost und West, Aufschwung Ost, in den ersten beiden Jahren nach der Wiedervereinigung nur als kurzfristig und nicht als dauerhaft stabilisierend erwiesen, kündigte Helmut Kohl auf dem Bundesparteitag der CDU am 26. Oktober 1992 in Düsseldorf einen Solidarpakt an. Deutsche Einheit und europäische Einigung sind Glücksfälle unserer Geschichte. Sie müssen unsere Kräfte wecken und uns aufrütteln. Deshalb brauchen wir dringend einen breiten Konsens darüber, was notwendig ist, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Deshalb habe ich zu Gesprächen über einen Solidarpakt für Deutschland eingeladen. Es geht um bessere Bedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze in ganz Deutschland. Eine sozial gerechte Verteilung der Lasten, einschließlich der Erblasten der DDR, sei eine Aufgabe für alle Gruppen unserer Gesellschaft, um die Zukunftsfähigkeit nicht nur Ostdeutschlands, sondern ganz Deutschlands zu sichern. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Schließlich wurden im Solidarpakt I für die Jahre 1993 bis 2004 Bundesmittel in Höhe von über 94,5 Milliarden Euro für den Aufbau Ost festgelegt. Diese Mittel sollten für zweckgebundene Investitionen, Infrastruktur und kommunale Finanzen eingesetzt werden. Die Finanzhilfen für die Jahre 2005 bis 2019 in Höhe von 156,1 Milliarden wurden wiederum im Solidarpakt II geregelt und sollten bis 2020 die Angleichung zwischen Ost und West vollenden. Doch von einer Vollendung des Angleichungsprozesses kann bis heute nicht gesprochen werden. Daher ist eine zweite Etappe des Aufbaus Ost unverzichtbar. Denn auch wenn zweifellos zahlreiche Fortschritte erzielt wurden, ist immer noch viel zu tun, um die anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu überwinden. So bestehen beispielsweise nach wie vor massive Vermögensunterschiede. 1,6 Billionen Euro für den Aufbau Ost ist eine wahrlich imposante Summe, doch zur Ehrlichkeit gehört dazu, die Aufteilung dieser Summe im Blick zu behalten. Lediglich 300 Milliarden Euro aus diesem Gesamtpaket flossen in die Infrastruktur. Alle weiteren Ausgaben waren Sozialtransfers, die auch nötig wurden, weil die ostdeutsche Wirtschaft nach der Wiedervereinigung eher einer Wüste als blühenden Landschaften glich. Zugleich verließen Hunderttausende die neuen Bundesländer und trugen zum wirtschaftlichen Aufschwung im Westen und zum Aderlass im Osten bei. Die Rechnung ist daher kompliziert, wie die Welt im Jahr 2010 schrieb. Unter dem Strich haben rund 1,8 Millionen Menschen nach der Wende ihre alte Heimat verlassen und im Westen Arbeit und Wohlstand gesucht. Da es sich dabei meist um gut ausgebildete Arbeitskräfte handelte, erwirtschaften sie rund ein Viertel des Wirtschaftswachstums auf dem Territorium der alten Bundesrepublik. Grob überschlagen machten allein die Steuergelder der Ostdeutschen im Westen ein Drittel der Transferleistungen von 75 Milliarden Euro pro Jahr aus. Das westdeutsche Wachstum nach der Wiedervereinigung war ganz maßgeblich sowohl den hinzukommenden Arbeitskräften aus dem Osten als auch dem neuen Absatzmarkt im Osten zu verdanken. Festzustellen bleibt, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland trotz des billionenschweren Transfers in 34 Jahren nicht erreicht wurde. Die Folgen der Teilung unseres Landes und auch die Folgen des Zweiten Weltkriegs lasten noch immer spürbar auf den Schultern Ostdeutschlands. So steht beispielsweise der große Modernisierungsbedarf der Infrastruktur in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung damit in engem Zusammenhang. In den ersten beiden Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der sowjetischen Besatzungszone, SBZ, zahlreiche Industrieanlagen, Maschinen und Schienen demontiert und in die Sowjetunion verfrachtet. Aber auch Ressourcen wie Bodenschätze und Wälder waren Gegenstand von Entschädigungsansprüchen. Insgesamt wurde ein Schienennetz von 11.800 Kilometer Länge abgebaut, eine gigantische Strecke, die das Doppelte der Entfernung zwischen Paris und New York betrug. Dies führte dazu, dass in der DDR weitgehend das zweite Gleis für den Gegenverkehr fehlte. Die verheerenden Folgen für die Verkehrs- und Transportleistung der DDR bestehen teilweise noch heute als Infrastrukturlücke in Ostdeutschland fort. Viel Raum und Chancen für Entwicklungen. Meine Heimatstadt Berlin war vor dem Zweiten Weltkrieg eine entwickelte Industriemetropole. Im Jahr 1925 arbeiteten allein 400.000 Menschen in der metallverarbeitenden Industrie. Im Jahr 1938 gab es gut 600.000 industrielle Jobs. Die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg führten zu einem Verlust von 3/4 der Industriekapazität. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs setzte in Berlin eine Phase der Deindustrialisierung ein. Der Wegzug der Unternehmen bzw. deren Neuansiedlung in West- und Süddeutschland erfolgte. Die Teilung in West- und Ost-Berlin führte schließlich zur Entstehung von zwei verschiedenen Wirtschaftssystemen, deren Auswirkungen bis heute spürbar und immer noch an der Wirtschaftsstruktur der Stadt erkennbar sind. Mit dem Bau der Mauer waren Ost- und West-Berlin für 28 Jahre getrennt. Während dieser Zeit verzeichnete die Stadt eine weitere Abwanderung von zahlreichen Unternehmen. Durch den Wegfall der Berlin-Förderung für den Westteil der Stadt nach der Wiedervereinigung und den Zusammenbruch der ostdeutschen und damit auch der Ostberliner Industrie sank die Zahl der Industriearbeitsplätze nochmals bis zum Jahr 2007 auf magere 100.000. Von diesem Niveau hat sich die Berliner Industrie nur mit erheblichen Kraftanstrengungen auf heute gerade einmal 107.000 Industriearbeitsplätze gesteigert. Vorteilhaft für Berlin sind heute viele leere Flächen für die Ansiedlung von innerstädtischem Gewerbe und Industrie. 11 Berliner Zukunftsorte hat der Berliner Senat ausgewiesen. Der größte unter ihnen ist der Zukunftsort Cleantech Business Park Marzahn in meinem Wahlkreis. Auf seinen 300 Hektar Fläche befindet sich zugleich Berlins größte innerstädtische Industriefläche von 90 Hektar. Hier ist Platz für neue Ansiedlungen sauberer und vor allem zukunftssicherer Industrien. Das Vorzeigebeispiel für genutzte Chancen liegt im Berliner Ortsteil Adlershof. Hier waren vor gut 30 Jahren riesige Flächenreserven vorhanden und es konnte zugleich an eine langjährige wissenschaftliche Tradition am Standort angeknüpft werden. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung arbeiteten 5.600 Menschen in den Forschungseinrichtungen Adlershofs, vor allem an der Akademie der Wissenschaften, wo auch die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel tätig war. In Adlershof wurde zudem maßgeblich das DDR-Fernsehen produziert. Das markante Gebäude, das am Beginn der aktuellen Kamera gezeigt wurde, steht dort noch heute. Ich erinnere mich, wie die Frage nach dem Aussehen des Gebäudes der aktuellen Kamera zur obligatorischen Testfrage in der Schule von den Staatsbürgerkundelehrern gehörte, um zu erfahren, ob zu Hause nicht doch die Konkurrenz aus dem Westen, die Tagesschau, geschaut wurde. Eine wirkliche Pionierleistung war die Entscheidung des Berliner Senats, Mitte der 1990er Jahre unter dem regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen, dieses Areal zum landesgeförderten Entwicklungsgebiet zu erklären und alle mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität nach Adlershof umziehen zu lassen. Die aus heutiger Sicht enorme Weitsicht dieser Entscheidung wurde damals aber von vielen stark kritisiert. Von einer Zerstörung der Humboldt-Universität war die Rede und einer Zwangsverlagerung an den ungeliebten Ostberliner Stadtrand. Ich erinnere mich an meine ersten politischen Besuche in Adlershof als junger Abgeordneter. Ich war 1999 im Alter von 24 Jahren frisch in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden und Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses. Auf der Tagesordnung standen die Genehmigungen der Bebauungspläne in Adlershof. Wir fuhren raus an den Stadtrand, JWD, wie damals alle meinten. Die in den Bebauungsplänen genannten Objekte waren größtenteils bereits im Rohbau, manche sogar ganz fertig. Vor allem die Grünen kritisierten diese nachträglichen, aber trotzdem zulässigen Genehmigungen heftig. Die Mütter und Väter in Adlershof hatten aber einfach begonnen. Es galt, keine Zeit zu verlieren. Wir Parlamentarier kamen mit einem Kleinbus aus der Berliner Innenstadt und stimmten Station für Station auf offener Straße nach kurzer Inaugenscheinnahme und Debatte ab. Was damals holprig begann, wurde zu etwas ganz Großem. Auf einem Areal von 4,6 Quadratkilometern sind derzeit 1330 Unternehmen und 18 wissenschaftliche Einrichtungen aktiv, die rund 28.000 Mitarbeiter beschäftigen. Hinzu kommen ca. 6.400 Studentinnen und Studenten. Eine ähnlich chancenreiche Ausgangslage schildert mir Michael Kretschmer heute für sein Bundesland Sachsen. Der Westen, so seine Einschätzung, ist voll mit Industrie und Gewerbe und bietet deutlich weniger Möglichkeiten für Investitionen. Es gibt nicht genügend Grundstücke, es gibt nicht genügend Fachkräfte. Bei uns ist das anders. Wir haben hier im Osten einen guten Lauf. Selbst in der Lausitz, die weit weg ist von den großen Wirtschaftsmetropolen. So seine Einschätzung. Die Lausitz ist durch den Braunkohletagebau geprägt. Rund 24.000 Beschäftigte hängen direkt oder indirekt am Kohleabbau der Region. Auch dank der Braunkohle ist es zugleich eine gewachsene Industrieregion. Dazu haben nicht nur die Unternehmen der Energiebranche, sondern auch die Firmen der Kunststoff- und Chemieindustrie, der Metallbranche sowie Ernährungswirtschaft beigetragen. Der schrittweise Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 fordert der Region im Strukturwandel einiges ab. Das Lausitzer Revier erhält dafür auf Basis des Investitionsgesetzes Kohleregionen viele Milliarden an Förderung. Das war kein Selbstläufer. Die ostdeutschen CDU-Abgeordneten taten sich im Jahr 2019 zusammen, um zeitlich befristete Sonderwirtschaftszonen in der Lausitz und in Mitteldeutschland einzufordern. Ebenso wie der sächsische Ministerpräsident, der wie die damalige CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer für diesen Vorschlag warb. Michael Kretschmer übernahm im Dezember 2017 die Verantwortung als Ministerpräsident für den Freistaat Sachsen in scheinbar aussichtsloser Lage. Zuvor gehörte er seit 2002 dem Deutschen Bundestag an. Von 2009 bis 2017 war Michael Kretschmer stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, unter anderem mit den Aufgabenbereichen Bildung und Forschung. Forschungs- und Hochschulpolitik war also schon immer Kretschmers Steckenpferd. Das ist wichtig zu verstehen, um den Erfolg seines Bundeslandes und seine Vorgehensweise besser nachvollziehen zu können. Seiner Einschätzung nach ist das eigentliche Ministerium für den Aufbau Ost seit fast 25 Jahren das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sachsen und Sachsen-Anhalt haben sich im Jahr 2022 den Zuschlag für zwei Großforschungseinrichtungen erhalten. Es entsteht einerseits das Großforschungszentrum für Chemieresilienz, CTC, Center for the Transformation of Chemistry, und zudem wurde ein nationales Zentrum für astrophysikalische Forschung, Technologieentwicklung und Digitalisierung, DZA, in der sächsischen Lausitz gegründet. Wie kein anderes Land setzt der Freistaat Sachsen beim Strukturwandel erfolgreich auf Innovation und Technologie. Die Ansiedlungen, beispielsweise im Bereich der Mikroelektronik, sind nicht vom Himmel gefallen, sondern basieren auf einer kontinuierlichen Wissenschaftsarbeit. Die Wurzeln liegen bei Robotron, sagt mir Kretschmer. Und der Vorteil, den wir in Sachsen haben, ist, dass es seit 34 Jahren eine klare Linie und Kontinuität in den Bereichen Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik gibt. Michael Kretschmer legt Wert darauf, dass man dabei Dinge macht, die neu sind, mit denen man nicht auf alten Pfaden hinterherläuft. Dorthin, wo schon die Platzhirsche sind. Investitionen in neue Wege. Wenn ich also heute über eine Fortsetzung des Aufbau Ost spreche, dann geht es mir nicht um mitleidsbeladenes Betteln um mehr Geld für Straßen und Brücken, sondern es geht um geschickte und zielorientierte Investitionen zur Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland. Wichtig erscheint mir dabei, dass wir in Ostdeutschland nicht versuchen, Industrien des Westens zu duplizieren oder abzuwerben, sondern dass wir neue Pfade beschreiten. So sieht es auch Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Im Gespräch betont er: Wenn es um das Aufholen von Regionen geht, ist es wichtig zu fragen, welche neuen Ideen benötigt werden und wo die Stärken der Region liegen, um diese zu entwickeln. In vielen Regionen Ostdeutschlands sehe ich ein riesiges Potenzial. Deswegen sind die Max-Planck-Institute, die disruptiv forschen und nach dem Grundsatz funktionieren, dass die führenden Wissenschaftler dort ihre Teams selbst zusammenstellen können, gerade für den Osten so wichtig. Diese neuen Institute wurden in verschiedenen Forschungsbereichen eingerichtet, um den wissenschaftlichen Fortschritt in Deutschland voranzutreiben. Die Gründung neuer Institute ermöglicht es der Max-Planck-Gesellschaft, auf neue wissenschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen zu reagieren und innovative Forschungsfelder zu erschließen. 1990 wurde die Zusage gegeben, neue Forschungseinrichtungen vorrangig im Osten anzusiedeln, auch weil der nach wie vor kleinteilige, fragile ostdeutsche Mittelstand nicht in der Lage war, eigene Ressourcen für Forschung und Entwicklung zu stemmen. Doch dieses Versprechen wurde nur teilweise eingehalten. Von bundesweit 87 Max-Planck-Instituten befinden sich 17 in den neuen Bundesländern, genauer gesagt in den östlichen Bundesländern Deutschlands, ausgenommen Berlin. Auch wenn inzwischen 7 der 30 deutschlandweiten Standorte der Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitute DLR, 5 der 18 deutschen Helmholtz-Zentren und 20 der 76 Fraunhofer-Institute in Ostdeutschland angesiedelt sind, kann das die Breitenwirkung von Groß- und Grundlagenforschung nicht ersetzen. Die Entscheidung für 2 Großforschungseinrichtungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist daher ein wichtiger nächster Schritt. Der Wohlstand unseres Landes basiert auf einer starken industriellen Basis, einem fast einzigartigen Mittelstand und einer besonderen Exportorientierung. Nach den USA und China ist Deutschland das drittgrößte Exportland der Welt. Die deutschen Unternehmen wurden in vielen Bereichen führend, weil sie in Verbindung mit staatlichen Förderungen überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung investieren. Die Forschungsbudgets ostdeutscher Unternehmen sind jedoch marginal im Vergleich zu denen der Industrie und des Mittelstands Westdeutschlands. Forschungseinrichtungen wie der Bosch AI Campus in Tübingen sind aufgrund der nicht vorhandenen stabilen Mittelstands- und Industriestruktur im Osten bislang undenkbar. Welche Wechselwirkung zwischen den privaten und öffentlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung entsteht, lässt sich an folgenden Zahlen beeindruckend ablesen. Während sich die Ausgaben in Ostdeutschland für Forschung und Entwicklung von 1993 bis 2006 von 1,3 Milliarden Euro auf im Verhältnis magere 4,5 Milliarden Euro erhöht haben, stiegen sie im gleichen Zeitraum in Westdeutschland von 17 Milliarden auf 51 Milliarden. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, wenn der Staat anfängt, in Forschung und Entwicklung zu investieren, entstehen innovative Unternehmen, die dann selbst diese Budgets aufbringen. Dieser Hebeleffekt ist in den innovativen Ballungsräumen Südwestdeutschlands deutlich zu sehen. Allein in Tübingen beschäftigt Bosch rund 700 Experten, die dort an anwendungsbezogener künstlicher Intelligenz arbeiten. Ostdeutschland hat mit 1,5% einen unterdurchschnittlichen Anteil an Beschäftigten in der Forschung und der Entwicklung, FOE. Ebenso unterdurchschnittlich sind die Ausgaben für diesen Bereich. Daraus folgt, dass die Politik diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit widmen sollte. Insbesondere auch deshalb, wie eingangs beschrieben, weil die Unternehmen in den neuen Ländern noch nicht über eine entsprechende Kapitalkraft verfügen, um ergänzend adäquat in diesen Bereich investieren zu können. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie der Bundeszentrale für politische Bildung. Bei den FOE-Ausgaben in Relation zum BIP bestehen sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Baden-Württemberg stand im Jahr 2019 mit FOE-Ausgaben in Höhe von 5,79% des BIP, wie in den Vorjahren, mit großem Abstand an der Spitze. Mit Bayern 3,41% und Berlin 3,34% lagen lediglich 2 weitere Bundesländer über dem Bundesdurchschnitt von 3,19%. In Niedersachsen, Hessen, Bremen und Sachsen lagen die FOE-Ausgaben bei 3 oder mehr Prozent. Hingegen wurde in Sachsen-Anhalt 1,54% des BIP, Schleswig-Holstein 1,68%, Mecklenburg-Vorpommern 1,81%, Brandenburg 1,82% und dem Saarland 1,91% relativ am wenigsten im Bereich FOE investiert. Auch im Jahr 2023 hat sich dieses Verhältnis nicht geändert. Die ostdeutschen Länder müssen daher mindestens auf dem bundesdeutschen Niveau Fördermittel für Forschung und Entwicklung erhalten, was einer Verdopplung der aktuellen Budgets mit Ausnahme vom Bundesland Sachsen gleichkommt. Anders wird es bei der zweiten Etappe des Aufbau Ost nicht wirklich vorangehen. Die Infrastruktur in Ostdeutschland ist inzwischen gut ausgebaut. Aber es gibt Probleme mit den transeuropäischen Korridoren Richtung Osteuropa. Es gibt nicht eine einzige Schnellzugverbindung nach Osteuropa, weder nach Polen noch nach Tschechien. Das ist keine Entwicklung, die man dem Osten Deutschlands anhängen kann, sagt Michael Kretschmer, sondern die Ursachen liegen in einer verfehlten europäischen Politik oder der Investitionspolitik der Bundesrepublik. Hier müssen der Bund und die Europäische Union nachlegen. Da ist zum Beispiel die Ostbahn Richtung Posen. Bis heute ist sie bis zur polnischen Grenze nur eine einspurige Strecke. War die Ostbahn einst eine wichtige Verbindung zwischen Berlin und Ostpreußen, ist sie nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg durch die Wehrmacht nie wieder richtig aufgebaut und nur notdürftig repariert worden. Seit den 2000er Jahren gibt es Bestrebungen, diese Strecke wiederzubeleben, da vor allem Brandenburg diese Verkehrsachse als Schlüsselprojekt in der Landesentwicklungsstrategie sieht. Da die Bahnstrecke Frankfurt-Oder-Berlin durch die Ansiedlung von Tesla in Grünheide und der steigenden Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr SPNV an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, arbeiten die beiden Länder Berlin und Brandenburg sowie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB intensiv an der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Bahnstrecke der RB26 von Berlin über Müncheberg, Mark nach Kostschin als alternative Strecke. Die Ostbahn soll künftig durchgehend zweigleisig, elektrifiziert und für Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h ausgelegt sein. Davon soll nicht nur der Personenverkehr, sondern auch der Güterverkehr profitieren. Neben der Modernisierung der Transportwege nach Osteuropa müssen die Planungsprozesse insgesamt schneller und damit auch günstiger werden. Die Planungsbeschleunigungsgesetze nach der deutschen Wiedervereinigung für die neuen Bundesländer müssen Vorbild für ganz Deutschland werden. Wenn wir für jede sanierungsbedürftige Brücke ein neues Planfeststellungsverfahren beginnen, obwohl an der gleichen Stelle eine ähnliche Infrastruktur neu gebaut wird, wird die Akzeptanz in die Handlungsfähigkeit des Staats weiter schwinden. Aber vor allem werden die Investitionen damit derartig langwierig und kostenintensiv, dass wir sie uns einfach nicht leisten können. Unverzichtbarer Aufbau Ost 2.0. Mit meinen Vorschlägen möchte ich deutlich machen, dass die zweite Halbzeit des Aufbau Ost Wirkung für das ganze Land entfalten wird. Von den Erfahrungen der ersten Halbzeit kann ebenso ganz Deutschland profitieren. Aber es gibt auch noch Wettbewerbsnachteile, die wir im Interesse der Chancengleichheit und des Wirtschaftswachstums im Osten abstellen müssen. In meinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Dr. Rainer Haseloff, wurde mir nochmals deutlich, wie der bisherige erhebliche Steuervorteil durch die Konzentration der Hauptsitze der großen Unternehmen im Westen Deutschlands wirkt. Siemens ist aus Berlin nach München gezogen, die Banken nach Frankfurt am Main, die frühere Berliner Gründung Knorr-Bremse hat ebenfalls ihren Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt. Alle DAX-Unternehmen mit Ausnahme von Zalando sitzen in Westdeutschland. Auch die MDAX-Unternehmen sind hauptsächlich im Westen ansässig. In ganz Ostdeutschland befinden sich lediglich 4 MDAX-Unternehmen, deren Sitz auf Berlin und Jena beschränkt ist. So ist Sachsen-Anhalt zwar einer der Hauptlieferanten für VW-Teile, aber der Hauptsitz von Volkswagen ist in Wolfsburg. Im Osten Deutschlands finden sich viele Produktionsstätten von Großunternehmen, deren maßgebliches Steueraufkommen am Hauptsitz des Unternehmens erhoben wird und dort in die kommunalen Landeskassen fließt. Dr. Rainer Haseloff hätte eine einfache Lösung, die es nur umzusetzen gilt. Das Steueraufkommen muss am Ort der Wertschöpfung erfolgen, nicht am Hauptsitz des Unternehmens. Er hatte bereits mit dem Deutschen Landkreistag eine entsprechende Initiative im Bundesrat gestartet, scheiterte aber in der Länderkammer. Ein fast zwangsläufiges Scheitern, wenn man die Zusammensetzung des Bundesrates genauer betrachtet. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurde seinerzeit die Sitzverteilung im Bundesrat angepasst. Die neuen Bundesländer, inklusive Berlins, blieben aber wegen der geringen Einwohnerzahl unterhalb einer Ein-Drittel-Sperrminorität und liegen somit unterhalb der Schwelle für eine maßgebliche Rolle bei Änderungen der föderalen Ordnung. Von einigen Seiten wurde mir in meinen Gesprächen mit den Experten des Wiedervereinigungsprozesses gesagt, dass diese Festlegung bewusst erfolgte, um, wie es einer formulierte, das westdeutsche Gefüge nicht durch den Osten zu gefährden. Nun kann der kritische Beobachter sagen, dass der Osten nur 20% der Bevölkerung stellt. Aber eine Sperrminorität von 1/3 für die neuen Länder wäre ein besonderer Minderheitenschutz gewesen. Wenn schon keine neue Verfassung, dann hätte ein solcher Minderheitenschutz im Bundesrat Größe gezeigt. Stattdessen wurde gleichzeitig die Höchstzahl für ein Bundesland von 5 auf 6 Sitze angepasst. Davon profitieren Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Bei der Lösung dieser für den Osten relevanten Verteilungsaufgabe könnte sich nun zeigen, ob einer der Grundsätze der bundesrepublikanischen Marktwirtschaft, wer arbeitet, soll mehr haben als der, der nicht arbeitet, nun auch für die Veranschlagung des Steueraufkommens gilt. Dies würde im Übrigen bei vielen Ansiedlungsentscheidungen auch die Akzeptanzen der Bevölkerung deutlich erhöhen, wenn beispielsweise die Auswirkungen eines neuen Werkes in Kauf genommen werden, dafür aber auch die örtliche Klinik mehr öffentliche Förderung erhalten kann. Jetzt ist erstmal wieder der Westen dran. Dieser Wunsch der ehemaligen SPD-Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, wird nur in Erfüllung gehen, wenn der Osten seine ganze Wirtschaftskraft entfalten kann und nicht durch die Folgen der Transformation weiterhin mit angezogener Handbremse vorankommen muss. Marcel Fratscher sagte mir dazu: Im Osten bestehen viel mehr Möglichkeiten, neue Dinge zu machen. Ich glaube, da liegt der Schlüssel. Es ist wichtig, die Stärken und Potenziale der ostdeutschen Regionen zu identifizieren und zu nutzen, um neue komparative Vorteile zu schaffen. Wir müssen es nur machen, möchte ich ergänzen. Die zweite Hälfte des Aufbau Ost muss schnell beginnen. Für eine lange Halbzeitpause ist keine Zeit. Erfolge stellen sich mit entsprechender Ausdauer durchaus ein. Ich möchte den Blick auf das Bundesland Brandenburg richten. Bereits im ersten Halbjahr 2023 war es mit 6% Wirtschaftswachstum Spitzenreiter unter allen Bundesländern und, auf das gesamte Jahr betrachtet, auf Platz 2 nach Mecklenburg-Vorpommern und vor Berlin. Der brandenburgische Wirtschaftsminister sieht laut einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB den US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide als Zugpferd in der Automobilbranche. Dieser Bereich hat sich in den vergangenen Jahren zum Umsatz- und beschäftigtenstärksten Wirtschaftszweig im Land Brandenburg entwickelt, was maßgeblich auf den Hochlauf der Produktion bei Tesla zurückzuführen ist, sagte er. Aber es ist nicht das Unternehmen allein, sondern auch die gewachsene Zulieferbranche und die Batteriematerialienindustrie. Um es auf den Punkt zu bringen: Die direkt nach der deutschen Einheit gestarteten Vorhaben unter dem Motto Aufschwung Ost sowie die großen Aufbauprogramme Solidarpakt I und II haben in den neuen Bundesländern viel Gutes bewirkt. Aber die postulierte und wohl auch ehrlich angestrebte Angleichung der Verhältnisse zwischen West und Ost ist bis heute nicht erreicht worden. Daher ist eine zweite Etappe des Aufbau Ost unverzichtbar. Es geht nicht darum, dass der Osten unverändert dem Westen hinterherläuft und irgendwann dessen erfolgreiche Industrien dupliziert. Nein, es geht um neue Wege, um das Heben von Zukunftspotenzialen, um maßgebliche Investitionen und Ansiedlungen von Zukunftsbranchen. Das wird nur gelingen, wenn viel mehr als bislang in Strukturen für Forschung und Entwicklung investiert wird. Denn das kann der kleinteilige Mittelstand, der die ostdeutsche Wirtschaft nach wie vor prägt, nicht aus eigener Kraft leisten. Eine konsequente vorrangige Vergabe von FOE-Mitteln und die priorisierte Ansiedlung von Forschungsinstituten in Ostdeutschland sind gute Investitionen. Denn Ausdauer macht sich bezahlt. Ein überdurchschnittliches Wachstum in den ostdeutschen Ländern führt letztlich zu einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Land. Eine starke zweite Halbzeit beim Aufbau Ost kann ganz Deutschland voranbringen.